und einen schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 24, dem Podcast, der bei den letzten zwei Folgen richtig Spaß machte beim Abschalten. Ja, und stimmt. Ich hoffe, jetzt sind wir wieder mit besserem Sound unterwegs, beziehungsweise mit Sound, wie es vorher auch war. Das sieht alles ganz gut aus und ja, gucken wir mal. Das ist ja irgendwie immer so, dass wenn du Sachen verbessern willst, dann greifst du erstmal in die Scheiße. Und ja, das ist hier wohl scheinbar passiert. Schönen guten Abend, Tom. Ha, Lo, mein Verbindung ist... ja, genau. Ja, moin. Ja, moin. Ja, genau. Heute zumindest mal vielleicht ohne Skype-Fuck-Ups. Wir werden sehen, wohin sich die ganze Geschichte entwickeln wird. Wie auch? Wir haben ja gar kein Skype an. Genau, viel. Ich glaube, viel, viel tiefer kann man nicht mehr sinken. Aber, nee. Ja. Ja, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, nachdem der ganze Kram jetzt wieder läuft. Wir wollten ja eigentlich gestern und gestern ist dann irgendwie das komplette Studio explodiert, sodass wir irgendwie uns, ja, so wie beim Brief früher, da hat der eine geschrieben und dann losgeschickt und dann hat es der andere gelesen. So war das hier ungefähr auch so. Mal hast du mich gehört und mal ich dich nicht und dann wieder andersrum. Und ja, aber da war ich gestern sehr angepisst. Ja, du hast mir irgendwann um 2 Uhr nachts oder so noch irgendwas gehaddelt von wegen, ja, jetzt habe ich alles neu installiert, jetzt geht's. Ja, habe ich mich gefreut. Ja, ich habe mir irgendwie den Linux-Aufnahme-Konversationsrechner mal irgendwie komplett platt gemacht und habe mir gedacht, scheiß drauf, machst jetzt mal Dualboot. Und jetzt habe ich hier so ein billig Windows für die Aufnahme und ja, weiterhin noch die Experimentierwiese für die Verbesserung. Ja. Ja. Details. Wo ich gerade gesagt habe, 2 Uhr nachts hast du mir irgendeinen Huddle geschickt über Google Plus. Das stimmt zwar, aber bekommen habe ich ihn mal wieder erst um 8 Uhr oder so. Das hat sich immer noch nicht gebessert. Also das ist echt eine Katastrophe. Dieses Ding ist so unzuverlässig. Ich kann es nur immer wieder sagen. Echt, weil inzwischen bin ich damit zufrieden. Also ich habe es jedenfalls nicht mehr, dass ich so die Delays habe, wenn man da Nachrichten hin und her schickt. Okay, ich habe das ständig. Also ich habe deine, du hattest mir heute Mittag noch eine geschickt. Ich hatte vorhin was, bin ich erst in Google Plus reingegangen, weil ich dir was schreiben wollte und habe ich gesehen, dass du mir vor 5 Stunden eine Nachricht geschickt hast. Dann hat es gebrummt und dann kam sie an. Keine Ahnung, was da los ist. Ja. Ja, das ist, obwohl jetzt hier das Internet ist ja wieder leer, dank Mega-Upload und den ganzen anderen File-Hostern. Von daher, das ist bestimmt alles nur so, das sind so die Vorboten der Netzneutralität. Also wegfallende Netzneutralität. So, die bremsen ihre Services selber aus und dann irgendwann sagen sie hier Kohle. Ja, das könnte sein. Das ist eine interessante Theorie, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da war doch, glaube ich, auch so mit WhatsApp jetzt in dem Apple Store irgendwie was in den letzten Tagen, dass die das rausgenommen haben, weil Verdacht auf kostenpflichtigen Service oder sonst was. Ich habe es auch nicht ganz genau mitgekriegt, weil die ja nochmal zwei verschiedene Geschäftsmodelle haben. Aber ich dachte, das sei, weil die Applikation nicht sicher genug sei, aber... Wegen dem Adressbuch-Scanning meinst du, oder? Das weiß ich nicht. Also ich habe das nur gehört, ich kümmere mich da irgendwie nicht so um Apple-Apps, muss ich ehrlich sagen. Ja, wobei, das ist eine von den wenigen Apps, oder grundsätzlich ist gleich, das ist die einzige App, die ich kenne, die ein unterschiedliches Bezahlmodell hat bei Android und bei iPhone. Und da muss ich sagen, dass mir sogar das iPhone-Modell oder das iPhone-Zahlmodell irgendwie ein bisschen besser gefällt. Bei Android ist es so, dass es das erste Jahr kostenlos ist und danach musst du dir einen Account für ein Jahr, ich glaube 80 Cent oder sowas, holen. Und bei iPhone ist es so, dass die App einmalig irgendwie 1 Euro oder sowas kostet und danach ist halt frei. Das mit dem, nach einem Jahr musst du irgendwas kaufen, das hatte ich auch mal gehört, als ich es mir installiert habe. Mittlerweile habe ich es seit über einem Jahr und ich muss da gar nichts bezahlen. Stimmt eigentlich so, wenn ich mal zurückrechne, ich habe mein Smartphone ja an Silvester vorletzten Jahres geholt. Das heißt, ich hatte jetzt hier irgendwie vor ein paar Tagen den Jahresbreak. Ich weiß aber nicht, wann ich mir die App installiert habe, aber ich glaube, die kam auch relativ zügig nach. Aber bisher habe ich da auch noch nichts gelesen, aber das stand zumindest damals auch drin. Okay, ich hatte das auch mal gehört, weil irgendjemand sagte, ja, das installierst du aber nach einem Jahr, ist es doof, dann musst du nämlich bezahlen. Aber wie gesagt, bei mir nicht. Vielleicht benutze ich es auch illegal. Gehacktes WhatsApp. Unfreiwillig illegal. Ja, und Ja. ja, illegal, da müssen wir doch einfach das Thema zu der Rapid, nicht Rapid Share, zu der Mega-Upload-Geschichte hinbiegen, oder? Ja, dann leg mal los. Weil da redet ja jeder drüber. So, ich weiß nicht, so über diesen Kimball-Typ oder was ist denn da überhaupt passiert? Im Zuge dieser Stop Online Piracy, bla bla Ami-Geschichte da, diese SOPA-Dingens da, wollen die sich ja irgendwie vorbehalten, so Netz oder ja, Netzseiten irgendwie runterzunehmen, die irgendwem aus irgendwelchen Gründen nicht passen. Und scheinbar ist es jetzt, bevor dieses Gesetz irgendwie durchgebracht wurde, passiert, dass halt die Leute auf diesen Service Mega Upload, wo noch einige andere Seiten irgendwie mit dranhängen, aufmerksam geworden sind und sich irgendwie dann gedacht haben, ich weiß es nicht, wir machen da mal Razzia oder wir gucken mal, was da los ist oder sonst was. Ja, ich weiß nicht, ob das im Zuge dieser Superaktivitäten war oder ob das nicht sowieso schon, ob die sowieso nicht schon auf dem Kika standen, so wie Kino.to. Kann vielleicht auch nur ein zeitlicher Zufall gewesen sein, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, weil ich weiß nicht, was es mit diesem Super-Act zu tun haben soll, um ehrlich zu sein. Die haben ja nur gesagt, die verbreiten illegale Software. Und das haben sie ja bei Kino.to auch gesagt. Dann haben sie den Kimball hochgenommen und ja. That's it. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was mit dem Super zu tun hat. Ja, das weiß ich auch nicht, aber es zeigt halt irgendwie so schon gewisse Parallelen, wenn du dir mal anguckst, so und du, ja, einerseits ist es ja so, dass diese SOPA-Geschichte auch hauptsächlich von den Verwertern vorangetrieben wird. Ja. Oder ja, schon hauptsächlich, genau. Und wenn du dir mal Mega-Upload anguckst und vergleichst es jetzt mal mit in Anführungsstrichen anderen File-Hostern oder klassischen File-Hostern, so wie die anderen so Rapid Share oder FileSurf oder sowas, die sind ja meistens eigentlich nur darauf aus, oder das Geschäftsmodell von denen basiert ja darauf, du machst dir irgendwie einen Account, dass du Zeug uploaden kannst und dann tust du irgendwie, also die Services sollen ja schon die Raubkopierer ansprechen. Ich meine, dafür wurden die ja schon implizit irgendwie gemacht. Klar wird jetzt irgendwie vorgehalten, man kann auch seine eigenen Dateien speichern, aber so das Geschäftsmodell von RapidShare oder so, wie ich das verstanden habe, ist halt so, die motivieren den Uploader, dass er Zeug dahin legt, indem sie Vergütungen an den Account geben, der etwas erstellt hat, was oft runtergeladen wird. Das heißt, du bist jetzt irgendwie der tolle Musiker oder Musikklauer und hast ein tolles Album und stellst es bei RapidShare rein. Verlinkst es halt irgendwie hier und da und überall und sagst, hier Leute, zieht euch das. Und je mehr Traffic von den Files erzeugt wird, desto mehr bekommst du von RapidShare, weil die natürlich damit rechnen, oh, das wollen alle haben und die wollen nicht warten. Und dann, je gefragter das Zeug ist, desto mehr Leute konvertierst du halt in so einen Pay-Account. So, das ist Was ja. bekommst du denn Geld oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du Geld bekommst oder ob du irgendwelche Points bekommst, die du eintauschen kannst. Aber wie bezahlen die dich denn? Ich meine, du hast ja dann, also wenn da 1 Million Leute was runterladen, die bezahlen da ja nichts für. Ja, das ist ja die Sache. Durch die Attraktivität der Inhalte, weil da halt massig viele Filme, Alben und sowas rumliegen, baut ja RapidShare darauf, dir nur als freiem User begrenzte Downloadkapazitäten anzubieten. Das heißt, du machst irgendwie so 100 MB-File runter und dann ist erstmal dicht. Und dann musst du irgendwie reconnecten oder Cookies löschen oder sonst was und kannst dann erst wieder downloaden. Und wenn du dann halt mal einen ganzen Film von da haben willst, oder zwei oder drei, ist es halt so, dass wenn du dir dann irgendwie so einen Pay-Account holst, um unbegrenzt runterzuladen, du ja den RapidShare-Leuten Geld kriegst. Und die Denke dahinter ist halt, wir motivieren die Uploader, Zeug bei uns hinzulegen, damit es massig viele Leute downloaden. Und wenn das gefragt ist, konvertieren diese Uploads halt auch mögliche Leute in zahlende Kunden. Du verstehst so ein bisschen? Ja, ich verstehe es Okay. schon. Und bei Mega-Upload war das ja nochmal ein bisschen anders, weil da konntest du, soweit ich weiß, auch als Künstler Zeug hin hochladen und da gab es irgendwelche Vergütungsmodelle, die ich mir leider nicht genau angeschaut habe. Aber deswegen diese ganze Verwertungsindustrie halt auf diese Plattform einen viel größeren Hals schiebt, weil dort ein Bezahlmodell etabliert wurde, was auch Künstlern zugutekommt, direkt, ohne dass du an diese ganzen Verwertungsgesellschaften gebunden bist. Da gab es ja auch so ein Video, was dieser Kimball-Typ nach irgendeiner ersten Klage mit massig Musikern und sowas gemacht haben, so der Mega-Upload-Song, den wir auch nochmal verlinken können, wo du halt gesehen hast, dass halt diverse Künstler auch hinter dem Projekt irgendwie stehen. Daher kam Und es wahrscheinlich, dass diverse, dass zum Beispiel der Mann von Alicia Keys als CEO von dem Ding dargestellt wurde, ne? das weiß ich gar nicht. Also bei den Promis kenne ich mich nicht so aus mit den Namen. Ich habe so schon Namen- und Gesichtsprobleme, wenn ich die Leute dann nicht mehr persönlich kenne, hört's ganz auf. Okay. Ja, und ja, das ist halt irgendwie so ein interessantes Indiz, dass sie sich halt ausgerechnet den ausgesucht haben, den sie zuerst hochheben, wo halt nochmal irgendwie so ein erweitertes Modell dahinter steht. Weil so, ich würde mal sagen, Bekanntheitsgrad ist Rapid Share eigentlich schon größer, oder? Als Mega-Upload. Boah, ganz ehrlich, Christian, ich kenne die beide, aber ich nutze die nicht. Also Ich nutze sie ich auch nicht, ich habe jetzt nur ne? recherchiert. Also nee, also ernsthaft, ja, natürlich, man kennt es, man stößt ja immer, wenn man irgendwo auf irgendwelchen Seiten ist und will was runterladen, auf einmal wird man auf Mega-Upload verlinkt oder Rapid Share und weiß ich nicht, ich nutze es nie, weil mir die ganze Klickerei immer zu kompliziert ist. Du musst ja immer so 10-mal irgendwo hinklicken, bis du wirklich zum Download kommst. Ich weiß es nicht, also. Ich kann da nichts zu sagen. Keine Ahnung. Also Ehrlich, ich ich kenne, weiß da also nichts zu. ich kenne so den einen oder anderen, die sich über Rapid Share so mehr oder weniger komplett mit allem versorgen, was du so brauchst, aus dem Internet. Klar haben die dann auch irgendwie einen Bezahl-Account. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ein Zehner im Monat oder ein Vierteljahr, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann hast du halt, soweit ich das glaube, dieses ganze Geklicke nicht, weil da gibt es dann auch so Download-Manager-Zeugs oder irgendwas. So dass du dann halt nicht mehr die Einzelfiles anklicken musst, sondern irgendwie so prinzipmäßig halt sagen kannst, hier hol mal den Film und der hackstückelt sich alles zusammen und macht dir den ganzen Kram halt. Gut, vielleicht mache ich das auch mal. Ja, vielleicht können wir bis zur nächsten Folge mal auf Recherche gehen. Ja. Ja, so Linux-Distributionen bei Rapid Share irgendwie saugen. Ja, wer ist Hausaufgaben. schneller? Ich mach Torrent und du machst Rapid Share. Ja, Torrent habe ich ja auch irgendwie was Nettes gehört. Die Leute von Pirate Bay sind jetzt irgendwie im Next Level, wie sagt man denn? Das ist ja gar kein File-Sharing mehr. Da fehlt mir das Wort. So, man könnte schon fast sagen Hardware-Download. Du kennst ja diese 3D-Printer, von denen der Christoph auch irgendwann mal erzählt hatte, wo du dir Ja, halt ja, diese ja. Objekte drucken kannst. Und bei Pirate Bay haben sie jetzt eine eigene Kategorie etabliert, wo du Modelle für 3D-Drucker tauschen kannst. Das heißt, du kannst halt irgendwie, das ist halt so Produktpiraterie 2.0. Du lädst jetzt nicht mehr Software runter, sondern du lädst dir gleich noch den, was weiß ich, noch das Case für die PlayStation runter und druckst es dir dann daheim gleich. Das ist gut. Das fand ich auch sehr schön. Diese 3D-Druckerteile, die reizen mich ja auch irgendwie. Gibt es diese Kategorie schon? Ja, die gibt es schon. Kann ich später mal verlinken, kannst du reingucken. Heute Mittag waren irgendwie, ich glaube, so 20 Dinge online, aber ich habe auch nicht genau geguckt, was drauf war. Okay, wo sehe ich das denn? Ich bin nämlich gerade drauf. Jetzt interessiert es mich, was soll man da so sieht. Muss ich mal gucken. Habe Wenn ich irgendwo ein Torrent-Verzeichnis nehme, hab nehme ich ich es das, an. ich glaube, habe ich das irgendwo gebookmarkt? Sonstiges, Visibles Ja, wahrscheinlich. genau, die Fizzables. Okay, Remake Port. Und du hast gefunden, was du dir ausdrucken willst. Was ist denn so Okay. dabei? Ich kann jetzt nicht drauf gucken von hier. Wir haben Darts. Wir haben Remake Porn. Wir haben irgendeinen Bären. Wir haben ein Sigma 8 bis 16 mm Objektiv. Das Objektiv. kann ich mir schwer vorstellen. Da steht irgendwas mit 3DS Max dabei. Ja gut, Das das ist das Model, Pirate. das 3DS Max, das ist das Model-File, würde ich sagen, womit du das erstellt Ja. hast. Wenn es Objektiv ist, kann es ja schon durchaus sein, dass es irgendwie die Plastikhalterung ist, wo du dann noch so Linsen einsetzen musst, oder? Könnte sein, Was aber ist das ein wäre. Remake-Porn? Warte, ich gehe mal drauf. Ist jetzt fast schon wie Und warum Netzgespräche hast Outdoor, ja. du nicht damit angefangen? Ich habe draufgeklickt, ich habe es nur nicht gesagt. Natürlich habe ich da zuerst draufgeklickt. Ist verlinkt auf thingiverse.com oder ein Thing. Das ist ein Logo, WMP, Remake Porn. Sieht aus wie eine Fußmatte, auf der so Remake Porn steht. Ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ja, wobei das auch Dann kannst du noch spaßig. das Pirate Bay Pirate Ship. Das hat natürlich was. Tabletop Wargaming Robot Model. 1960 Chevy Hot Rod. Kann man sich schon an Autos runterladen? Ja, das geht noch weiter, weißt du? Jetzt kombinierst du das noch so mit dem Lego-Ansatz und dann ist nicht mehr weit bis zum 5er BMW von Pirate Bay. Ja, genau. Essensreplikation und sowas, Ich ja. meine, so ein Trabi, den würdest du doch hinkriegen. Der war doch auch nur aus Plastik, oder? Ja, es wird auch langsam von den Handys erwarten. Ich meine, Handys hier teilweise schon mit Quad-Core jetzt. Ich meine, wozu braucht man vier Prozessoren im Handy, wenn nicht für Essensreplikation und Beamen? Ja, also. Das stimmt wohl. So, haben wir das auch hinter uns gebracht. Das war jetzt unsere Outdoor-Folge. Netzgespräche Netzgespräche Outdoor in bei. der Piratenbucht. Genau. Ja, sehr schön. So. Mega Upload. Nee, echt, sorry. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ich kenne das, aber ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie den Kimble hochgenommen haben. Fand es lustig, mal wieder was von dem zu hören. Von dem hast du immer wieder was gehört. Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Angeblich hat er ja seinen ganzen Reichtum immer nur gefaked. Aber ich meine, wenn der Mega Upload so hochgebracht hat und also ich meine, irgendwas muss der ja verdient haben. Der Ja, hat ich ja einen glaube, die Panic haben, Room zu ich Hause glaube, die gehabt. haben letzt, die haben bei der Razzia haben sie ihm irgendwie fünf Luxuskarren unterm Arsch wegbeschlagnahmt. Also Ja. so dicken Mercedes, ein Maserati und weiß nicht was noch. Und was ich gelesen habe, war irgendwie ein Jahresumsatz von 500 Millionen bei Mega Upload. Okay. Und dazu musst du halt schon mal den einen oder anderen konvertieren. Also ich weiß, dass das einer von den, wenn du so einer bist, der irgendwie Serien, also US-Originalserien im Internet klicken will und jetzt nicht unbedingt auf Torrent aus bist, war glaube ich schon Mega-Upload die Anlaufstelle. Und da waren ja auch noch diverse andere Services angeflanscht, wie irgendwie Mega-Video, wo du auch, was halt eigentlich so eine, ja, es war auch eine File-Hosting-Plattform explizit, aber für Filme, welche im Vergleich zu den ganzen anderen auch wieder das erweiterte Feature hatte, du konntest dir entweder das Ding da runterladen oder du konntest es halt direkt auf der Seite gestreamt gucken. Also so eine Kombination, so ein Rapid Share YouTube irgendwie. Und da steckt ja schon ein bisschen was an Gehirnschmalz dahinter, oder? Also es ist ja jetzt nicht Ja, auf so. jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, was der damals für Aktionen gerissen hat. Das war ja, das war während dieser ganzen Dotcom-Geschichte irgendwie so, der Kim Dotcom, ne? Ja, genau. Der Ich hat ja muss. irgendwie erst. Bitte? Ja, nee, mach du erst. Ich hatte irgendwie mitgekriegt, dass der irgendwie während der Dotcom-Zeit ein bisschen Geld in den Sand gesetzt hatte und dann nicht so viel Erfolg gehabt hat. Danach aber irgendwie umso mehr mit irgendwelchen Dingen, aber. Auch da ist mein Halbwissen nochmal halbiert, sodass es zum Viertelwissen mutiert. Ja, aber da können wir jetzt noch lustig abschweifen, weil jedes Mal, wenn ich was von dem Kimble höre, denke ich an den werten Herrn Jakob, den wir hier auch schon in der Filmepisode zu Gast hatten, den wir früher auch über IRC kennengelernt haben, welcher den passenden Nickname Kimble hatte. Ich weiß gar nicht, du warst auf der Geburtstagsparty auch dabei, oder? Ja. Wo hier diese Hand-anbrenn-Geschichte. Ja. Und da war es ja so, dass er noch den IRC-Nick Kimble hatte. Und da ich dieses Namensgesichtsproblem hatte, ich auf seiner Geburtstagsparty rumgerannt bin und die ganze Zeit ihn mit Kimble angeredet habe und die ganzen anderen Leute halt dumm geguckt haben, weil er halt damals genau in Schlagzeilen war, ich den aber gar nicht kannte. Ich weiß nur, dass der irgendwie, ja, dass es so ein crazy Typ war und auch so bei diesen Gumball-Rennen da mitgemacht hat. Ja, genau, Da ja. gab es, da gibt es, glaube ich, es gibt so eine Jackass-Doppelfolge, wo die Jackass-Typen auch bei so einer Gumball-Rallye mitfahren. Ich glaube, das war im Jahr 2000 oder sowas. Und das ist genau das Rennen, wo der auch dabei ist. Man sieht ihn einmal kurz in irgendeinem Ferrari, Maserati oder Lamborghini rumsitzen, in so einem schwarzen. Ich glaube, er redet auch einmal kurz was. Das heißt, wer jetzt irgendwie nochmal gucken will, wie der so drauf war, auch wenn man es nicht viel sieht und sich vielleicht nochmal so ein paar lustige Szenen aus dem Gumball-Ding angucken will, dem kann ich irgendwie so, ich glaube, es ist die 7. Folge aus der 3. Staffel von Jackass. Das war detailliert jetzt. Ja. Nicht schlecht. Hi, my name is Mario Schettino and this is Jackass. Ja, das ist auch was, was irgendwie, sowas könnte mal irgendwie wiederkommen. Also nicht eine exakte Kopie, aber klar war es schon irgendwie strunzdumm, aber mein Humor hat es schon teilweise getroffen. So die ganzen Fäkalsachen mal außen vor gelassen, aber so wir hüpfen auf lustige Luftkissen und schmeißen uns durch die Luft oder weiß nicht. Also Das ist ich fand das schon zum großen Prozentteil sehr spaßig, muss ich wirklich zugeben. ja nicht umsonst so erfolgreich. Natürlich macht das Spaß. Ich habe neulich diesen letzten Jackass gesehen, diesen 3D. Auch der war lustig. Also, ich habe mich da echt, also bis auf einige wirklich ekelhafte Sachen, echt beömmelt voll. Also, es war echt gut. Echt Spaß gemacht. Und ich fand, das war schon irgendwie so ein, nicht ein Bruch, aber so ein Entwicklungsschritt, was das Fernsehprogramm angeht. Klar, es ist seitdem auch in vielen Bereichen bergab gegangen, aber das war halt schon so ein Ding, wo du dir gedacht hast, krass, das kommt im Fernsehen. Und ja, sowas hätte ich gerne mal irgendwie wieder, so Sachen, die irgendwie mit bestehenden Regeln brechen. Dann wird es aber schon krass, oder? Ich weiß nicht. Und die Latte, die geht ja schon irgendwie immer, also niedriger oder höher, je nachdem, aus welcher Sicht, welche Sichtweise man da jetzt hat. Also, Das sage ich auch immer, es ist hart an der Grenze, man weiß nur noch nicht genau, auf welcher Seite. ja, genau. So, Ich ich meine, öffne nebenbei hier nochmal eine Dose. Oh, du, stimmt, du hast noch gar nichts getrunken, Christian. Genau, Mensch, was trinkst du denn ich trinke heute? heute einen Fruchtnektar aus Granatapfel. Und ist auch gut, schmeckt ähnlich wie ein selbstgebastelter Kirschsaft. Okay. Ja, Empfehlung. Ja, wo waren wir? Hab ich vergessen. Jackass. Ach so, genau, dass deine Latte immer Neues höher geht. Konzept. Stimmt, meine Latte geht immer höher. Jetzt ist sie gegen das Mikro gekommen. Was wollte ich denn sagen jetzt? Boah, ist das für ein Konzept gebracht? Ja, dass es halt irgendwie krass werden müsste, um irgendwie nochmal so einen Ah ja, Aha-Effekt richtig, genau. auszulösen. Ja, ich meine, die Wobei lassen sich das. da irgendwie mit Scheiße besprühen und keine Ahnung, die trinken ihren Arschritzenschweiß. Ich meine, was soll da noch kommen? Ja, es das heißt ja nicht, dass es irgendwie in die Richtung immer krasser werden muss. Ich meine, es kann ja auch einfach immer nur abgefahrener werden, wenn du dir mal so das Zeug aus dem japanischen Fernsehen anguckst. Da ist ja Willst auch du die. das hier sehen? Ich weiß nicht, also ich finde, da ist schon durchaus die ein oder andere Perle dabei. Klar, mir fällt jetzt natürlich wieder mal nichts ein, aber das ist schon was, wo ich mich regelmäßig wegömmel. Wie gesagt, falls es einer in der letzten Folge mit der schlechten Soundqualität mitbekommen hat, what the fuck, japanseriously.com. Stimmt, da war ich auch noch nicht drauf. Hast du es verlinkt? Weiß ich gar nicht, wenn nicht, mache ich es heute. Ja, mach das mal. Ja, Ja. und genau. Was ist eigentlich aus deinen Werbeanzeigen bei Facebook geworden? Hat es was gebracht? Ich habe noch keine geschaltet. Ich habe mich jetzt erstmal Oh. informiert und habe gesehen, scheiß auf Werbeanzeigen. Ich kann mir für 10 € 50 Fans kaufen. Was? Man kann sich Facebook-Fans kaufen. Ach ja, bei diesen komischen Diensten, die Bei da nicht diesen, erlaubt sind, genau, bei diesen komischen Diensten, die da nicht erlaubt sind. Da gibt es dann irgendwie ne? nochmal, mit wem. Nee, das hatten wir doch, glaube ich, irgendwie nach. Hatten wir das nicht nachbesprochen, wo du gemeint hattest, dass die deutschen Fans irgendwie die schwierigsten sind, um sie da. Nee, ah, okay, ich weiß wieder, wo ich es habe. Das war nicht mit dir. Hast du etwa andere Podcasts neben mir? Ja, zum Hören, nicht zum drüber reden. Aber da wir Ach ja so. letzte Woche auch die Thematik bezüglich der Facebook-Werbeanzeigen hatten, dachte ich, das andere käme auch daher. Aber das war, glaube ich, irgendwie ein Medienradio. Nee, die haben halt irgendwie tief erörtert, wie es so ist mit solchen Services, wo du dir halt ja, einerseits diese, insgesamt, was war das Thema? Ich weiß gar nicht, aber dieses Facebook-Fan-Ding habe ich mir irgendwie genauer angeguckt. Und das ist halt irgendwie so, dass du, es gibt halt so die Billigangebote, da wirfst du so einen Zehner in die Runde und kriegst so 50 internationale Fans, die angeblich keine Fake-Accounts sind. Und dann kannst du das Ganze halt auch nochmal entweder auf deinen Standort bezogen, also sagen, ich will jetzt amerikanische Fans oder deutsche Fans oder sonst was. Und du kannst es halt irgendwie nochmal auch auf Interessen, so ein bisschen wie die Facebook-Werbeanzeigen auch, kannst halt sagen, hier, ich will nur Fans, die sich für Heavy Metal interessieren. Und dann werden die auf irgendwelchem mysteriösen Weg zugestellt. Also es gibt da angefangen von irgendwelchen komischen Webseiten mit TV-Endungen und PayPal direkt integriert, wo du nur noch deine URL angeben musst, Anzahl der Fans und dann auf Bezahlen, bis hin zu ominösen eBay-Angeboten. Okay. Aber es gibt halt auch den. Ich glaube, auf Netzwertig oder sowas waren auch diverse Artikel zu dem Thema. Ist ja so, dass die Firmen teilweise auch auf den Kram abfahren. So nach dem Motto: Ich bin Firma X und beauftrage Agentur Y, baut mir doch mal eine Facebook-Seite. Und die sagen: Ja, hier, wir bauen dir eine Facebook-Seite. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber dafür kriegst du gleich irgendwie 300 Fans dazu, weil es so geil ist. Und dann kaufen die sich halt irgendwie für 30 Euro mal schön lokalisierte Fans oder sowas und können dann halt irgendwie nochmal schön mit absahnen. Das ist Ansonsten schon weiß merkwürdig. ich echt nicht, was dahinter stecken sollte, weil was würde es mir bringen, irgendwie jetzt hier 10 Fans für die Netzgespräche-Seite zu kaufen? Das müssten ja schon irgendwie Leute sein, die dann auch mal auf die Webseite draufgehen und wenn dann was geschrieben wird, irgendwie den Inhalt nochmal sharen oder kommentieren oder sonst was. Aber nur einfach so stumpfsinnige Fan-Likes. Ja klar, aber ich meine, andere sehen dann natürlich auch, dass du irgendwie, keine Ahnung, sagen wir 200 Fans hast und denken sich, okay, 200 ist schon mal eine Hausnummer. Vielleicht ist das ja gar nicht so uninteressant, was da läuft. Die Theorie vom 100. Affen, so. Die kenne ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich, ja. Was war das denn? Das war irgendwie, das ist aber glaube ich auch ein Hoax. Dahinter steckt irgendwie so eine Geschichte, dass die auf einer Insel Affen beobachtet haben und dann den Affen irgendwie was gezeigt haben, wie du irgendwie was machen kannst. Entweder ein kleines Werkzeug benutzen oder sonst was. Und ab einer gewissen Anzahl von Individuen, die das wissen, steigt, also wenn du irgendwann diese kritische Masse überschritten hast, kannst du nicht mehr genau sagen, wer das von wem gelernt hat, sondern es wäre irgendwie so im Kollektivbewusstsein drin. Aber das stimmte wohl nicht. Aber ich finde immer irgendwie so, wenn du ankommst mit der Theorie vom 100. Affen, ich hätte auch einfach sagen können, ja, da hast du die kritische Masse von 200 Fans und die denken sich schon, ja, das muss dann schon geil sein. Genau so ist Ja, das. aber da bin ich lieber der 100. Affe. Ich glaube, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Ich weiß gar nicht. Ich schaue später nochmal nach. Ja, dann Aber kauf dir wäre, du ja, mal deine genau. Fans. Genau, und dann gucken wir, wie viele Affen wir hier konvertieren. Ja, das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Ich glaube, ich stelle heute Abend noch bei Kaleido, eBay Kleinanzeigen und bei eBay selbst zum Verkauf meine Stimme bei als gefällt mir. Du hast ja irgendwie ein Potenzial, dass da 1 Euro koste ich und wenn ich dann 100 Seiten irgendwie, das lohnt sich schon. Um ganz ehrlich zu sein, das könnte sogar vielleicht klappen, wenn du noch die dementsprechende Zahl an Freunden hast, weil du dann irgendwie so als Multiplikator dienen könntest. Wenn du jetzt sagen könntest, ey, ich bin der Ashton Kutcher und ich habe mehr Fans als Twitter-User, dann könnte das schon irgendwie hinkommen. Aber ich glaube jetzt so bei mir oder dir, wo, obwohl bei dir vielleicht, bei mir nicht. Ja, obwohl, mir wäre das, glaube ich, egal. Also, ich meine, ich will erstmal Fans auf die Seite kriegen, damit Leute sehen, oh, das ist ganz interessant. Natürlich ist es schön, das ist ein Bonus, wenn die Leute dann irgendwie, also die Freunde von dem Typen das sehen, aber grundsätzlich muss nicht. Also, es langt, wenn ich einen Fan mehr habe. Ja, klar, aber ja, ich glaube, dass der Wachstum nicht nur von den Anzeigen kommt, sondern eventuell sich so halb-halb zusammenstückelt, sodass ein großer Teil deiner neuen Fans irgendwie über die Anzeige konvertiert wurde und dann ein anderer Teil irgendwie das im Stream gesehen hat, draufgeklickt hat und dann gesagt hat, oh, hier, ja, finde ich Ja, auch cool. natürlich, ich meine, das ist ja eigentlich das Konzept von dem ganzen Kram. Ja, Du kannst du siehst ja das. bei Facebook Das auch siehst du aber, das 200. kannst du nicht ausgewertet bekommen, oder? Siehst du, wie viele, siehst du da irgendwie so eine Konversationsrate zwischen Bannerklicks und neuen Fans innerhalb von Zeit X und Y. Doch, das siehst du. Du siehst ja jetzt auch irgendwie seit kurzer Zeit, wie viele Leute über eine Seite sprechen. Weißt du, wie viele Leuten irgendwas gefällt oder wie viele Leute was teilen. Es gibt hier eine Menge Statistiken in Facebook. Ich gehe gerade mal drauf. Fatz. Ja, so die falschen. So mal irgendwas zur Überbrückung. Ja, ansonsten, wenn es nicht klappen sollte, dass du dich bei eBay verkaufst, könntest du auch bei Workhub mitmachen. Das ist so ein Dienst, der ist mir heute über den Weg gelaufen. Das ist so ein bisschen wie diese, kennst du diese Heimarbeit, so hier schraub uns die Kulis zusammen und verdiene bis zu 3.000 € im Monat. Und dann sitzt du irgendwie dein halbes Leben zu Hause und schraubst Kulis zusammen und bekommst am Ende 2,50. Und das scheint das Ganze irgendwie so als Webdienst zu sein. Das finde ich vom Konzept eigentlich sehr cool. Die haben halt irgendwie so verschiedene Aufgaben, wie übersetze einen Text oder tue ein Audio-File transkribieren, also aufschreiben oder ja, irgendwie so Kleinzeug halt. Und du kannst dich da halt registrieren und wenn du sagst, ich habe jetzt eine Minute Zeit oder ich habe 3 Minuten Zeit, sagst du das deiner App halt und bekommst dann irgendwie so einen Lückenfüller für diese 3 Minuten. Was weiß ich, erzählt jetzt zum Beispiel so ein 30 Sekunden Audio-File und die Aufgabe ist halt den Text zu erfassen und als Textfile zurückzuschicken. Und wenn du das dann irgendwie machst, gibt es dann halt je nach Komplexität der Aufgabe entsprechend Punkte, die dann, ja, die dann auch wieder in Euro konvertiert werden. Das heißt, kannst du da deine Seele verkaufen, wenn es irgendwie nicht laufen sollte. Okay, verlink das mal, damit ich das weiß. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt irgendwas knack gemacht hat und der Stereopunkt verschoben wurde. Warte mal. Was ist denn der Der Stereopunkt? Stereopunkt ist, ich höre mich auf der einen Seite, warte mal, ich höre mich auf der einen Seite ganz, ganz leise nur noch. Oh. Und ich guck mal, ich rüttel mal kurz an den Kabeln, aber du kannst ja jetzt einfach was vom Facebook erzählen in der Zeit. Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt hier ein bisschen was auf die Schnelle finden können. Man sieht auf jeden Fall, wie viele Leute man erreicht hat mit Werbeanzeigen, wie viele Leute über die Seite sprechen und über die Seite sprechen heißt, eine Meldung über deine Seite erstellt haben. Das heißt, irgendwie ein Status-Update geschrieben haben, wo drin steht, Genau, richtig. Worf-Magazin, Ameisen-Wiki, Netzgespräche. Genau. Valve heißt es übrigens. Valve. Warum sagt jeder Valve oder Wolf oder Ja, weil du so weißt komische, ja, komische andere Ich Namen rast hast. aus. Ich rast aus. Ja, ich bereue es auch. Das haben wir auch schon mal. Ich habe noch irgendwo eine Seite gehabt. Hast du richtig gesehen, wie viele Leute geklickt haben? Ah, hier steht's. Bei den Werbeanzeigen selbst. Da kann man sehen, wie viele Leute, die eine Einblendung hatten. Ach so, ja genau, die, was ist denn los? Warum ist denn mein Kanal jetzt so verschoben? Warte mal kurz. Also nicht, wie viele Leute geklickt haben und wie viele Verbindungen daraus entstanden sind. So, bin ich Also jetzt ich. wieder, jetzt bin ich wieder auf Stereo, okay, gut. Und da kannst du Ja dann genau, schon sehen. die Impressionen und die Klicks, das kenne ich von früher auch noch. Ja, genau. Ja. That's it. Ja. Ach, das, jetzt sind wir schon wieder so lange, weil wir so Facebook und so bei so technischen Themen kommen. Da mache ich jetzt einfach den Brückenschlag von zu vorhin, wo wir bei den Raubkopierern waren. Da habe ich heute gesehen, dass wohl irgendwie so der Sido hat mit irgendeinem anderen Typen Film gemacht. Frag mich nicht, wie er heißt und frag mich nicht, worum es geht. Und die haben sich als Anti-Piracy Act irgendwie einfallen lassen, eine gefakte oder modifizierte oder bearbeitete Version von dem Film in Tauschbörsen reinzustellen, der irgendwie ganz normal anfängt, die ersten 5 Minuten. Und danach stellt sich der Sido und der andere Rapper hin und beschimpfen nur noch die Zuschauer so, du lädst dir den Film hier runter, du dumme Sau, kaufen wir doch. Ja, klar, warum Und nicht? ja, das ist ein bisschen wie dieser dicke Skorpion bei Serious Sam, den du in der Raubkopie nicht irgendwie, der da erscheint und den du nicht totschießen kannst, in der im Original irgendwie nicht drin ist. Okay, weiß ich gar nicht. Ja, finde ich immer so Sachen. Es war ja früher immer schon geil, wenn du so Spezialkopierschutzdinger hattest, wie bei Indiana Jones oder sowas, wo du im Handbuch diese drei Scheiben hattest, die du ausschneiden musstest und dann irgendwie so labyrinthmäßig anordnen musstest. Oder was hatte ich da noch für abgefahrene Sachen? Irgendwie so solche Rotbrillen und im Handbuch war das dann so rot auf schwarz gedruckt, dass du es nicht kopieren konntest und dann halt mit diesen komischen Brillen angucken musstest. Ja, Sowas ist so. vom Konzept doch eigentlich immer viel, viel lustiger als einfach nur, ja, hier, fuck you, geht nicht. Genau, fuck you geht nicht. Und im schlimmsten Fall kriegst du nicht mal die DVD installiert, weil dann DVD irgendwie spinnt bei dem Kopierschutz. Ist das inzwischen immer noch so? Ich weiß ja, dass Ja, das bei im. älteren, also ich glaube, es ist bei den meisten neuen, ist das irgendwie das Thema, nicht das Thema. Ich hatte es neulich wieder, als ich einem Neffen von meiner Freundin Lego Star Wars installieren sollte. Und der hat halt einen relativ alten Rechner und da hat der Kopierschutz auch gesagt, also du konntest das Spiel nicht installieren, weil ständig die Installation abgebrochen ist, weil er von der DVD lesen konnte. Was aber funktioniert hat, war die DVD 1 zu 1 auf die Platte zu kopieren und dann von hier, von diversen Seiten da so ein Crack runterzuladen. Da fühlte ich mich auch nicht illegal, weil das Spiel war ja gekauft, war nur nicht spielbar, weil der Kopierschutz dazwischen gefunkt hat. Und da hat es mal wieder zugeschlagen. Also wie gesagt, kopieren möglich, installieren nicht. Lego hat jetzt hier ein eigenes Social Network gelauncht. Ich weiß gar nicht, wie Okay. es heißt. Lego Plus oder nee, keine Ahnung. Muss nachher, Lego ich, Plus. keine Ahnung, muss nachher mal nach einem Link Lego suchen. Plus Das Book. ist auch noch relativ neu, von daher hast du da noch nicht so viel Funktionsumfang, aber das ist wohl auch so irgendwie: bau deine Modelle, stelle sie da. Ich glaube auch noch irgendwie Baupläne und dann kannst du die halt mit Leuten verlinken, die halt ähnlichen Scheiß bauen wie du. Und so dieses Lego-Nerdtum, das finde ich ja auch irgendwie geil. Da gibt es ja auch Ensti Freaks, die irgendwie automatische Repetierarmbrustdinger aus Lego bauen oder irgendwie so mit Motor betriebene Gantling-Maschinengewehre. Das finde ich irgendwie stark, aber ja, da fehlen halt irgendwie so die Teile, ne? Klar hat man irgendwie im Keller noch ein. Das ein oder andere Lego-Technik-Ding, aber es reicht halt nicht, um nochmal nerdmäßig an die ganze Sache ranzugehen, finde ich. Ja, stimmt. Mein Lego hat meine Mutter irgendwann verschenkt, als sie meinte, ich wäre jetzt alt genug dafür. Ich glaube, es war einer der schwärzesten Tage meines Lebens. Oh ja, das hatte ich mit drei Fragezeichen, Kassetten und lustigen Taschenbüchern. Mütter. Mutter. Mütter. Mutter. Deine Mutter, ey. Es gibt einen Wikipedia-Artikel über den Deine-Mutter-Witz. Zu Recht. Das ist ja auch ein relevantes Thema. Ja, der muss halt auch richtig verwendet werden, ne? Ja, deine Mutter. Die Woche ist ja Schlecker pleite gegangen. Da habe ich mich Ja. gefragt, wann war ich eigentlich das letzte Mal bei Schlecker? Ich kann mich nicht erinnern. Wann warst du das letzte Mal bei Schlecker, Christian? Warte mal, das kann ich dir, glaube ich, gleich sagen. Da muss ich erst mal überlegen. Es war auf jeden Fall innerhalb der letzten 4 Jahre. Oder verläufst du dich nur noch bei Kaufland oder wo das war? Nee, aber. Nee, da kommen wir gleich zu. Also, Schlecker würde ich sagen, innerhalb von den letzten 3 oder 4 Jahren irgendwann mal. Ich glaube, das war in Frankfurt auf dem Weg zum Bahnhof. Ich kann mich da nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal bei Schlecker war. Ich weiß nur, als ich mal drin war, es war immer so unfassbar eng. Also du gehst da rein und dann hast du da irgendwie so ganz enge Gänge, alles ist vollgestellt und die Kasse war voll klein und das wirkte wie so ein total enger Tante-Emma-Laden. Ich war eigentlich nie gerne im Schlecker. Ich fand den immer total ungemütlich, den Laden. Mich wundert es überhaupt nicht, dass die pleite gegangen sind. Aber Und ich als sie habe neulich irgendwie, noch ich habe. diesen dämlichen Werbeslogan da gebracht haben, dieses For You, For Ort, mit dieser billigen Windows-Schrift, also, das ist ja, sorry, ey, also da ich mir jetzt ja vorbei, ja. Ja, das stimmt, aber. Ich habe Und da das gab es ja. Gefühl, ja, ich, nee, ich habe das Gefühl, dass die aber über die Zeit mehr runtergekommen sind. Also ich glaube, was du meinst, so hier mit vollgestellt und eng und sowas, also was ich so ganz grob in Erinnerung habe, ist, dass das ganz zu Anfang nicht so war. Oder täusche ich mich da? Das weiß ich gar nicht mehr. Also die letzten Male, die ich mich erinnern kann, ich weiß noch nicht, es ist schon ewig her, fand ich es nie schön. Ich bin da nie freiwillig reingegangen. Gibt es denn generell schöne Einkaufsläden? Also so Drogerie, Supermarkt-Dinger? Was ist denn für dich ein schöner Laden? Naja, das heißt schön, es muss angenehm sein. Und ich will ja nicht durchgehen und will überall anecken und will irgendwie das Gefühl haben, das ist total. Keine Ahnung, ich finde es blöd, wenn alles so eng ist. Also ich finde es besser, wenn es ein bisschen luftiger ist, wenn es schön beleuchtet ist und das war mit dem Schlecker halt nicht so, als ich drin war. Aber grundsätzlich, nee, keine Ahnung. Also es gibt keine schönen Supermärkte. Und Drogerie. Ja, jetzt hast du mich. Ja, ich wiederhole mich da zu letzter Woche nochmal. Ich finde es immer toll, wenn ich in so einen linksdrehenden Supermarkt reinkomme. Weil es halt Und um einfach. diese Aussage zu verstehen, muss man jetzt die letzte Folge hören. Ja, genau. Und dann kann man auch Es nochmal. gab für Schlecker, gab es noch mal dieses coole Bild, das im Internet rumgegangen ist, was ja eigentlich auf der Hand liegt. Da hat irgendjemand mit. Die haben ja diesen blauen Schlecker-Schriftzug über dem Laden gehabt. Ja, Und genau. da hat einer mit blauem Graffiti AR vor den Namen geschrieben. Das Das fand war ich sehr lustig. so über den Schaufenstern, ne? So Genau. zentriert, genau. Und da habe ich jetzt heute oder gestern ein neues Bild gesehen, wo sie den gleichen Joke nochmal gebracht haben, mit auf die Fensterscheibe aufgeklebt, die Buchstaben. Ah, okay. Also, ja, das scheint jetzt. Aber ja, klar, natürlich. Es bietet sich an, ne? Ja, es ist eigentlich nur logisch. Also. Ja, haben wir das auch. Was heißt, haben wir das auch? Das hatten wir nicht mal auf der Themenliste, oder? Doch, Du ich hast hatte doch das auf gesagt, meiner nein, du Liste. hast doch gesagt, wir müssen unsere Stimmt, Übergänge. ach, Ja, haben wir das ich habe ja auch? gar keine. Haha, ich habe ja gar keine Themenliste. Übergänge und so. Ja. Ja, aber wir sehen es ja. Guck, die ersten Folgen hatten wir keine Themenlisten, dafür funktionieren das Audio-Setup. Die letzten 2 Male ordentlich um Themen gekümmert und dafür geht die Ja. andere Scheiße in die Hose. Genau, und jetzt haben wir auch Themenlisten oder sowas im Hintergrund und jetzt denkt man, es läuft alles von alleine und nichts geht, ja. Die Technik raucht ab, hier ewige Pausen, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Alles so, ist alles so strukturiert, ist alles so mechanisch geworden hier. Da fehlt die Emotion, Christian. Ja, dann Wir sind. installiere ich mir das Linux hier wieder. Dann können wir wieder so fluchen wie gestern und nehmen das mal extern auf. Mehr auf die Kacke hauen wieder. Ja, meine Frau meinte ja auch schon, wir sollten eigentlich die Vorbereitung vor dem Podcast aufnehmen, statt des eigentlichen Podcasts. Weil bevor ich mit dir angefangen habe, habe ich hier nochmal die ganze Aussteuerung in der neuen Software betrieben und saß hier vor meinem Mikrofon, machte so. Und ja, dann kamst du dazu und dann ging es ja auch nochmal wild rund mit dem Ja. Gepegle. Ja, da ging es richtig rund. Das will ich gar nicht wiedergeben, wie, also. Nee, das ist Schlimm. geheim im Verborgenen, ne? Ganz schlimm. Da Ekelhaft. muss man schon an Geradezu. geeigneter Stelle zuhören. Ja, Mensch. Wenn hier irgendjemand übrigens zuhört, der Wackenkarten hat und noch eine abgeben will, einfach mal schreiben. Wacken ist das mit dem hier AC/DC Metal und so, ne? Mit dem AC/DC. Ja, genau, das ist Wacken. Das mit dem AC/DC Metal. Ja, Ich hätte jetzt nicht so, ich hätte jetzt nicht, ich, wie gesagt, ich kenne mich mit Festivals nicht so aus, aber meine intuitive Frage wäre gewesen, bist du da denn nicht zu alt dafür, Thomas? nö. Weil Wacken habe ich immer so. Ja, ich kenne es nicht, aber so die Außenwahrnehmung, die ich davon habe, ist, da fahren irgendwie Leute hin, die Metallica-T-Shirt anhaben und einen alten Golf jetzt neu zum Führerschein bekommen haben. Mit so einem breiten Buch, ja, mit so einem breiten Schriftzug hinten drauf so Wacken. Das ist Da so hätte ich das Bild, jetzt, was das ich hätte ich davon jetzt, das hätte ich jetzt zu Rock am Ring zugeordnet. Also Metallica-T-Shirts, glaube ich, da gehst du eher zu Rock am Ring. Und Wacken ist dann doch eher Motorhead, Slayer, Iron Maiden, diverse neuartigere Das ist so Metal-Bands. wie Metallica auf Fast Forward. Oh, nö, das würde ich gar nicht sagen. Ja, wie teilweise Metallica auf Fast Forward. Also, Metallica die hatten ja auch mal eine schnelle Phase. Aber Da will ich jetzt auch gar nicht drüber urteilen, ob die jetzt schneller sind als Motorhead oder als Iron Maiden oder wie auch immer. Wie misst man Es das ist denn? einfach weniger. Bei elektronischer Musik hast du ja die Beats per Minute als Zahl. Gibt es auch Ja. irgendwie eine Geschwindigkeitseinheit für Metal, in der man messen kann? Ja, im Grunde kannst du auch auf BPM gehen. Oder es wirkt schneller, wenn du eine Double Bass benutzt. Gibt's da nicht nochmal Aber. irgendwie sowas wie Riffs per Second oder sowas? Nee, ich glaube nicht. Also, es ist mir zumindest noch nicht untergekommen. Versuch das doch mal über deine Musikseite zu etablieren. Aber wenn du was über Metal wissen willst, gehst du auf die mapofmetal.com. Da bin ich auch irgendwie, bin ich letzte Woche drauf gestoßen. Mapofmetal.com, da siehst du, ist eine relativ schön aufgemachte Karte mit allen möglichen Heavy-Metal-Stilrichtungen aus den 60ern, 70ern bis hin in die Neuzeit. Von Melodic Metal bis Black Metal und Dingen, die ich noch nie im Leben gehört habe. Und dann sieht man auch zu jeder, welche Bands stilprägend sind oder waren. Wahrscheinlich auch so kurze Ausschnitte, dann so Hörproben, oder? Genau, richtig, das ist super, das ist echt interessant. Also auch für jemanden, der vielleicht nicht so drin ist, einfach um sich abzulachen, wenn du dann irgendwie so zu Black Satanic Grindcore kommst und sowas. Das ist schon echt lustig. Das ist echt interessant, was es da so für. Oder Dinge, die du auch kennen könntest und die dann noch einen Namen bekommen, denkst du, wow, so heißt das also. Das Was ist ich echt höre, interessant. arischen Black Metal. Ja. Veganer Metal, arischen Veganer Black Metal. Ja, nee, doch, sollte man mal hingehen. Also, ob man jetzt irgendwie Metal hört oder nicht, ist egal, ist echt spaßig. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr so Seiten gäbe Also für diverse Richtungen. ich kenne das für elektronische Musik und das fand ich auch immer sehr beeindruckend. Ja. Ja, verlinkt es mal, wenn du das noch Ja, ich kennst. muss Würde mal mich gucken, ob ich interessieren. das noch finde, weil ich weiß nicht, wie das heißt. Aber es wird wahrscheinlich Ja. dann auch irgendwie so Map of Electronic Dance Music Shit. Mich würde jetzt mal echt was interessieren. Ich benutze es jetzt hier mal. Eigentlich wollte ich es gar nicht sagen, aber ich benutze es jetzt hier als Umfrageplattform. Wenn wir schon bei Musik und bei meiner Seite waren gerade eben. Ich habe ja in die letzte Woche implantiert einen Facebook-Login für meine Webseite. Das ist ja, falls es jetzt jemand noch nicht kennt, das ist eine Musikseite mit Musik-News, Reviews und so weiter. Man kann sich jetzt quasi über meine Seite bei Facebook anmelden, über dieses Facebook Connect oder wenn man schon bei Facebook eingeloggt ist und auf die Seite geht, dann begrüßt einen die Seite schon mit seinem Namen, wenn man die Applikation freigegeben hat. Man kennt das ja irgendwie von Last.fm oder von diversen anderen Webseiten, dass man sich da verbinden kann mit dieser Applikation und fragt die Applikation nach Zustimmung zum Zugriff auf das Profil und dann hat man es als Anwendung installiert. Genau, und Und die sowas. Webseite holt sich dann auch die Daten, ne? Also wenn einer einen Genau. Connect macht, dann kriegst du jetzt die E-Mail-Adresse, Name und Vorname als Vorschlag, sodass er sich halt die Eingabe dieser Daten spart. Genau. Und man fragt natürlich nach Rechten, sowas wie auf deine Gefällt mir zugreifen, auf deine Profilinformationen zugreifen, auf deine Vorlieben Informationen zugreifen. Und wenn man das installiert hat, dann könnte ich jetzt quasi sehen, da kommt jemand auf die Seite, hat die Applikation installiert und hat als unter Music, also Facebook hat ja diesen Social Graph, diesen Open Graph drin, dass du siehst immer unter, also nicht Witzman Musik, siehst du, welche Musik du jemals geliked hast. Unter Witzman Fernsehen siehst du, welche Fernsehsendung du geliked hast. Und ich würde dann auslesen, Witzman Musik und könnte dir dann quasi schon Konzerte anbieten, die in deine Richtung passen, um dann Leute dazu zu bringen, draufzuklicken Ich und Tickets zu das kaufen. ist das okay. Ich wollte mich gerade fragen, was hättest du denn als Mehrwert dafür, dass ich mich überhaupt auf deiner Seite anmelde, egal ob jetzt über Facebook oder so, wenn mich jetzt deine Seite nur mit dem Namen begrüßt, dann würde ich den Mehrwert als relativ gering erachten. Nee, der Aber Mehrwert ist genau, wirklich. wenn jetzt wirklich schon so personalisierte Vorschläge daraus purzeln, das ist das Ganze Ja. eigentlich schon ziemlich cool. Genau, also dann kommt da so ein extra Box hin und sagt, hey, das könnte dich interessieren. Und dann siehst du deine nächsten Konzerte. Und ich frage dann auch ab, wo du dich gerade befindest, also wo du gerade deinen Wohnort eingegeben hast. Und such dann natürlich nach Wohnort die Konzerte raus und sag, das ist deine Musik, die du magst. Hier sind die Konzerte, vielleicht hast du ja Bock drauf. Außerdem kann man direkt nach News filtern. Die News sind bei mir überall nach Artist hinterlegt. Man kann sagen, hey, in den letzten 2 Wochen kamen zu deinen Lieblingsartists folgende News rein. Das ist ja auch nicht uninteressant. Und jetzt meine Frage an der Stelle ist es wirklich irgendwas, was die Leute wollen oder nicht? Weil ich spreche da mit meiner Freundin drüber, die sagt, auf gar keinen Fall will ich, dass du meine Informationen ausliest. Ich spreche mit anderen Leuten darüber, die sagen auch, nee, würde ich nie machen. Ich will doch nicht, dass irgendjemand irgendwie meine Informationen hat. Dann gehst du jetzt mal bei Facebook in die Anwendung, die du sowieso schon installiert hast, nur weil du irgendwelche merkwürdigen Spielchen mal angeklickt hast, die du unbedingt auch machen wolltest, sowas wie Who is my Celebrity Twin oder sowas. Und dann haben die auch durch dieses einmal Benutzen schon vollen Zugriff auf deine Daten. Ja, Und das kriegt ja auch kaum jemand mit. Und also, das ist natürlich nicht richtig. Und wenn man jemanden darauf hinweist, wird das auch sofort löschen. Aber ich ich glaube. persönlich würde es machen, weil ich sehe da Mehrwert. Mich würde echt interessieren, jeder, der hier zuhört und Bock hat, schreibt das nochmal bitte in die Kommentare. Würdet ihr sowas machen? Seht ihr da einen Mehrwert drin oder findet ihr das eher als Belästigung? Es interessiert mich wirklich. Ich will ja nicht, dass irgendjemand dann sagt, oh Gott, jetzt fängt hier Valve Magazine an, mich auszuspionieren. Also ich persönlich sehe da einen Mehrwert, nur mich interessiert der andere. Ja, Also das die gilt das Frage wäre Gegenüber. ja erstens mal, was könntest du denn oder wie werden dir die Daten geliefert, als dass du überhaupt selbst was damit anfangen könntest, außer jetzt irgendwie Konzertvorschläge zu geben. Also wie müsste das Nutzungsszenario aussehen, dass du überhaupt was Illegitimes mit den Daten machst, ne? Also was hättest du erstmal davon? Ich glaube, dass das generell so ein mentales Ding ist. Also wenn man sich mal den Deutschen anguckt, ist es ja im Vergleich zu allem anderen so, dass er halt bezogen auf neue Technologien nicht wirklich offen dem Ganzen gegenüber eingestellt ist. So der Deutsche empfindet oder ja, so der typische Deutsche empfindet so Neuerungen im Netz, die er nicht versteht oder sonst was, eher erstmal als Bedrohung, als zu gucken, wie könnte mir persönlich das helfen oder wie könnte mich das weiterbringen. Das siehst du ja ganz super an dieser Street View-Debatte, wo sich irgendwie weltweit keiner drüber aufgeregt hat, nur der deutsche Vereinsmeister hat gesagt, hier mein Haus, nee, nee, das muss ich aber mal verpixeln. Also ich glaube, dass du da generell an einem Standort bist, wo du halt mit dem größten Problem zu kämpfen hast. Das ist genau das gleiche wie vorhin mit den Facebook-Fans, mit dem Kaufen, ne? Ist es so, dass irgendeiner von diesen Leuten, die sich das auch durchrecherchiert haben, mal geguckt haben, wie schaut denn das überhaupt auf dem deutschsprachigen Sektor aus? Und hat mal eine Anfrage bei einem von diesen Anbietern platziert und hat gesagt, ja, hier, ich hätte halt gern jetzt mal so 100 oder 500, ich weiß die Zahl nicht mehr, deutsche Fans, reale Accounts. Und ja, da haben die auch gesagt, ja, kein Problem, gucken wir, machen wir und so. Und dann irgendwann haben die sich zurückgemeldet und haben gesagt, hier, was ist denn hier los? Die Deutschen sind ja so diejenigen weltweit, die wir irgendwie am schwierigsten motiviert bekommen, da mitzumachen. Und ich vermute mal, dass du mit so einer Umfrage eher auf Ablehnung stößt und ein Großteil sagt, nee, hier, fuck you, meine Daten gehen ich nichts an. Und dass die Leute, die sagen, ja, das finde ich cool oder das würde ich für mich nutzen, eher Leute sind, die technisch versierter oder technischen Änderungen aufgeschlossener gegenüberstehen. Ja, und dann hast du halt wieder den Zwiespalt, weil genau die Leute willst du ja, oder beziehungsweise du willst ja eigentlich genau die anderen Leute erreichen, weil die technisch versiert sind, die kriegen ja ihre Infos, wo ist meine Band, was macht die, sowieso über ihre anderen Kanäle, egal ob sie das über Twitter, über Facebook, über irgendwelche Newsfeeds oder sonst was mitkriegen, aber du willst das ja eigentlich direkt demjenigen mitteilen, der. Ja, der halt keinen großen Aufriss deswegen machen muss, sondern der es halt einfach so geliefert bekommt, ne? Und ich glaube wirklich, Klar. dass das halt echt eine schwierige Diskrepanzsituation ist. Ja, ich habe ja auch kein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, wenn es jetzt ein Alleinstellungsmerkmal war, irgendwie so ein Unique Selling Point, dann hast du natürlich einen Vorteil und dann sind die Leute neugieriger oder die können ja nur zu dir gehen. Ich meine, klar können die Leute sich überall Konzertinformationen rausholen. Warum sollen sie es über meine Seite machen? Aber ich meine, gerade durch solche Aktionen versuchst du ja irgendwie einen Mehrwert zu generieren. Und da ist die Frage, kriegst du es dadurch hin, die Leute mehr an deine Seite zu binden, weil es eben personalisierter ist? Oder verschreckst du die Leute damit? Ich kann es schwer einschätzen. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich finde es gut. Also ich bin aber auch, wie du schon beschrieben hast, relativ aufgeschlossen solchen Sachen gegenüber. Ich will, dass ich gezielt Dinge. Also wenn ich schon Werbung sehe, soll es gezielte Werbung sein, Werbung, die auf mich zugeschnitten ist. und nicht irgendein Gedöns, das mich nicht interessiert. Ja, also Und deshalb so sehe finde ich ich das das. eigentlich cool, aber ich glaube, viele Leute sehen das gar nicht so, die wollen wenig von sich preisgeben. Ja, und ja, genau, dann heißt es dann halt immer, oh, da wird irgendwie irgendwas mit meinen Daten gemacht und keiner weiß es genau und sonst was. Aber ja, ich sehe das eher wie du, wenn ich eh schon Werbung sehen muss, dann sollen sie doch irgendwie meine Datenspuren nutzen, um mir das anzuzeigen, was ich brauche. Ich hatte das hier, wann war das denn? Das war gewesen, als ich meinen Media Center-Rechner frisch installiert habe, ne? Da habe ich den komplett platt gemacht, habe ein frisches Linux drauf installiert und bin einfach komplett gleiche Softwarekonfiguration, das heißt gleich Bildschirmauflösung, gleicher Browser, gleicher und sowas. Und dieser Browser-String ist ja auch was, woran der Rechner identifiziert werden kann. Also nicht nur über Cookies, sondern auch halt Kombinationen aus installiertem Betriebssystem, Browser, Version, Netznummer, Patch-Level, Bildschirmauflösung und so weiter. Und da war es so, ich bin auf irgendeine Webseite, irgendein Linux-Forum gegangen, wo halt auch so dynamische Werbung angezeigt wird. Und das Erste, was ich zu sehen bekomme als Werbeanzeige, war eine Fernsteuerung für einen Hubschrauber. Ohne dass ich irgendwelche Cookies auf dem Rechner oder sonst was hatte. Und da habe ich mir gedacht, ist das jetzt beängstigend oder ist das jetzt cool? Und ich bin bei cool hängen geblieben, weil ich sehe dann lieber eine Fernsteuerungswerbung als irgendwie Zalando-Schuhe. Ja, sehe ich Außer es wären genauso. ferngesteuerte Zalando-Schuhe. Ja. Ja, ich sehe das genauso. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Da würde mich echt interessieren. Genau. Oder Und nicht nur wieder erzählt der uns, was ihr Apfelmus, mein, erzählt. Ja, genau. ne? obwohl ich das finde, ja, das darf es ja nicht so runtermachen, sonst ist er gleich wieder weg. Ich finde es sehr gut, dass er sich so beteiligt. Allerdings glaube ich, dass wir ihn erstmal bezüglich des Soundbettes nochmal enttäuschen müssen. So, die anderen Punkte können wir gerne aufgreifen. Und ich denke, das mit dem komischen Gefiepse und so sollten wir heute auch in den Griff bekommen haben. Aber nachdem ich irgendwie 20 Wochen dazu gebraucht habe, um das mal wegzubekommen und es eigentlich ganz gut läuft, würde ich das auch erstmal so beibehalten. Ja. Ja, man Tut kann sich ja uns selber so leid, ein Herr bisschen, Apfelmusmann. man kann sich ja so im Hintergrund selber ein bisschen Musik reinmachen, da kann man sich sogar selbst Musik aussuchen. Wenn es nicht so ein Overhead wäre in der Nachbearbeitung, würde ich ihm sogar noch ein eigenes File zurechtmachen und das drunter legen. Aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn es hier läuft und ja, ich noch dran rumklicke, wenn es mal verpeilt wird oder sonst was. Stimmt doch, eigentlich könntest du doch einfach einen Track nehmen, du könntest es drunter legen, also ganz leise noch eine extra Spur und dann bietest du die zwei Netzgespräche Files an. Einmal mit und einmal ohne. Ja, oder wir machen es noch extremer. Wir machen ein leeres Wave-File und einmal hier die Originalaufnahme. Dann machen wir einmal Netzgespräche mit Gesprächen und einmal ohne. Du könntest es auch als Bezahldienst anbieten und dann wie Sky jeweils zuschaltbar. Kanal 1 hörst du gar nichts, Kanal 2 hörst du nur den Witzman, auf Kanal 3 hörst du nur den Tom. Auf Kanal 4 und für jeden Kanal musst du extra bezahlen, ne? Ja, aber ich Nur der, glaube, wo nichts. es gibt ja den einen oder anderen Podcast, die so ein Bezahlmodell haben, wo du dann sagen kannst, wenn ich irgendwie monatlich im Abo drin bin, dann kriege ich das File halt irgendwie in 192 Kilobit statt in 64. Aber das Okay, finde ja, ich irgendwie gutes. voll affig. Ja, das finde ich auch affig. Aber der nichts bezahlt, kriegt die erste Hälfte den Witzman-Stream und die zweite Hälfte ist dann der Tom-Stream. Und wer bezahlt, kriegt dann den kombinierten Stream. Und wer richtig viel bezahlt, kriegt dann noch ein Soundbed. Ja, das wär's. Ja. Apropos, wie sieht's mit Flatter aus? Kann ich dir erst wieder sagen, nach dem Monatswechsel, da kommen die Abrechnungen immer so im 5., 6. rum. Ach Aber so. nach den letzten 2 Wochen glaube ich, dass es runtergegangen ist und Flatter uns alles abgenommen und rückverteilt hat. Ich brauche mein Gehalt, Mensch. Ich muss meinen Kühlschrank füllen. Ja, kommt schon Ich noch. hab das schon ausgegeben, was ich geplant habe, über dich Ich einzunehmen. Ne? überlege, Also, ich weiß gar nicht, ab wann man bei Flatter sich was auszahlen lassen kann. ja, Ich glaube, da musst du auch wir irgendwie so werden ein die Limit diese Schwelle nie überschreiten. erreichen. Ja, dann flattern wir uns selber. Ich glaube, die flattern sich ja eh alle immer nur gegenseitig selber. Deswegen, wir behalten das und flattern nichts zurück. Ja, dann machen wir uns ein schönes Leben. Ja, aber echt hier. Machen den nächsten Podcast direkt live aus der Piratenbucht. Genau. Netzgespräche 66, heute von den Malediven. Das, was so rauscht, ist nicht das Soundbett, sondern das Meer. Aber ich meine, das Bezahlmodell könnten wir doch auch mal fahren. Guck mal, wir machen unsere Podcasts einfach weiter in der Scheißqualität, wie die zwei letzten Folgen. Und wer bezahlt, der kriegt so eine Rauschen. Genau. Dann brauchen wir auch nur die entsprechenden Inhalte. Ja, der Vorteil ist, dadurch, dass sie so verkackt sind, könnte es ja sein, dass auch was Interessantes drin ist. Man versteht es ja gar nicht mal richtig. Stimmt. Deswegen, dass die Neugier siegt und so. Sagt man Neugier oder Neugierde? Neugier. Boah, die Neugierde. Ich glaube, Neugierde. Würde ich auch sagen. Ja. Nicht, dass ich jetzt was von Themenlisten fragen würde, aber hast du noch was draufstehen? Muss ich gucken, eine Sekunde. Nö. Hast du Filme geguckt? Nee, auch das nicht. Auch das nicht. Nur Serien, nur Breaking Bad weiter und noch eine neue Folge von Big Bang Theory. Ja, ich kann auch, ich habe nur, habe ich einen oder zwei Filme gesehen? Ich habe einen gesehen auf jeden Fall, welcher sich nannte Drive. Ich glaube, das war der, den Oh der ja. Jakob auch kurz angesprochen hatte, den ich mit dem Nicolas Cage Drive Angry Film verwechselt habe. Und war der gut? Kennst du ihn schon oder kennst du ihn nicht? Nein. Sag nix. Sag nur gut oder schlecht. Wenn du ihn nicht kennst, kann ich mit dir so drüber reden, dass du ihn dir danach auch noch angucken kannst, weil ich auch jemanden bin, der diese Spoilerei nicht mag. Er ist auf jeden Fall gut, er ist aber irgendwie anders. Es ist so eine Kombination. Warte mal, jetzt lass mich erst mal überlegen. Ja, es ist schon so irgendwie eine wilde Kombination mehrerer Genres. Also du hast Thriller-Elemente dabei, du hast Krimi-Elemente dabei, du hast auch Action-Elemente dabei. Allerdings ist die Erzählweise oder die, nicht Erzählweise, wie sagt man denn, so der Ablauf von dem Film ist relativ dramenmäßig. Das heißt, du hast viel Stille, es wird viel mit Blicken, Gestiken und Mimiken gearbeitet, was meines Erachtens nach zwar sehr gut gemacht, technisch umgesetzt und alles ist, aber für mich persönlich nicht so mit der Story zusammenpasst. Also, der ist von der Story gut und der ist auch von der Technik und von der Filmmache und so allem gut. Für mich persönlich hat es aber nicht so ganz zusammengepasst. Ich würde ihn trotzdem als Empfehlung weitergeben. Ja. Ja. Und dann habe ich bestimmt noch irgendwas mit Zombies geguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Sharktopus 5000. Sharktopus. Genau. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war es so. Die Oscar-Nominierungen wurden jetzt rausgegeben. Hast du da was mitgekriegt? Nee, gar nicht. Da habe ich Was auch, sind. da bin ich so unwissend. Da macht man irgendwie was Tolles, wird nominiert und dann stehen da irgendwie verschiedene und dann bei diesen Nomin oder bei diesen Oscar-Verleihungen ist es dann so, dass diese fünf dann aufgerufen werden und irgendeiner hat dann gewonnen und bekommt's, oder? Das ist genau richtig. Und entscheidend tut es so eine Jury? Ja. Oder ruft man da so an und sagt hier, der soll einen Oscar bekommen? Wohl nicht. Nein. Macht die Academy. Die Academy, Police Eine. Academy? Die Police Academy. Eine ausgewählte Jury unfassbar weiser Filmexperten richtet über die Nominierten und wählt den Besten seiner Kategorie. Aber auch Warum so, sage ich das jetzt eigentlich theatralisch? weil es die Oscars-Dinger sind. Stimmt. Da geht es aber jetzt auch um die Rutsch. ganzen Filmunterkategorien, oder? Also auch hier so für Drehbuch und für, Ja. weiß nicht, Beleuchtung wohl eher nicht, aber für Musik, oder? Zählt die Filmmusik da auch dazu? Kann man einen Oscar für Ja. Filmmusik bekommen? Ja, natürlich. Okay, aber. Kannst du einen Oscar für Filmmusik und für den Best Original Song. Ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal alle Nominierten aus jeder Kategorie vor, damit man sich da mal ein gutes Bild machen kann. Genau, damit wir hier auch mal eine Best Zwei-Stunden-Sendung Motion hinkriegen. Picture of the Year. Nominees. The Artist. The Descendants, The Help, Hugo Cabret, Midnight in Paris, Den habe ich gesehen. Moneyball, The Tree of Life, War Horse, Best Performance by an Actor in a Leading Role, Damien Bichir for a Better Life, Wie lange geht George das denn? Clooney for The Descendants, Ich kann dich hier auch rausfaden. Gary Oldman for Dame, König, Ass, Spion, heißt der auf Englisch, Scheiße, mein Brad Pitt Text-to-Speech-Modul for ist kaputt. Moneyball, Hallo, Glenn Close for Albert Nobbs.